1.4 Was machen eigentlich die Abgeordneten? Wie nennt man die Teilstaaten in Deutschland und in der Schweiz? Was machen die Ministerinnen und Minister? Wer leitet in Deutschland die Regierung? Ab wann darf man wählen? Wer steht an der Spitze eines Staates?